Stern im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Heute auch wieder. Telefonnummer 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns. Zu jedem Thema, das euch interessiert, könnt ihr sehr gerne anrufen oder mailt uns domian@wdr.de. So, und wir machen jetzt da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und ich begrüße dazu sehr herzlich den Alex, 35 Jahre. Hallo Alex. Hey, schönen guten Abend, Domian. Ja, schön, dass du dabei da bist. Wir hatten gestern nicht so viel Zeit. Und du hast uns ja eine Hammergeschichte erzählt. Ich fasse mal kurz zusammen. Du warst mit einer Frau zusammen. 7 Jahre, ne? Ja, richtig. Insgesamt 7 Jahre. Und durch einen Zufall ist herausgekommen, dass diese Frau 3 oder 4 Jahre... 4 Jahre lang. 4 Jahre parallel mit einem ehemaligen Schulfreund von dir zusammen war. Ja. Und weder der Schulfreund hat das mitbekommen, dass sie mit dir zusammen war, und du hast natürlich nicht mitbekommen, dass sie mit dem Schulfreund zusammen war. Nein, eine logistische Meisterleistung. Wie hat die das geschafft? Das wissen wir nicht. Das ist, weil ich auch auf vielen offiziellen Anlässen halt eben Familienfeiern oder sonstiges da war. Ohne dass die Familie es nicht, also die Familie muss es gewusst haben, weil es ist nicht anders möglich. Weißt du, wenn es mal so in so ein paar Wochen ist, okay, aber 4 Jahre, da muss das ja eine ganz durchtriebene, verlogene Frau sein. Ja, die ich geheiratet habe, richtig. Da kommen wir gleich dazu. Aber nochmal, in diesen 4 Jahren, ist dir im Nachhinein nicht irgendetwas doch noch aufgefallen, was seltsam war? Nein, nichts. Nichts? Gar nichts, nein. Kein Anhaltspunkt, nichts. Aber was hat die dir gesagt, wenn sie weg war zum Beispiel? Dass sie sich halt eben mit einer Freundin trifft, und hat mir sogar dann auch explizit erzählt, was sie getan hat, also gar nicht auf Nachfrage. Was sie sehr klug gemacht hat, ist, sie hat sich für sehr fürsorglich ausgegeben. Das heißt, ich sollte sie immer anrufen, wenn ich unterwegs war, weil als Journalist selber bin ich ja auch viel unterwegs, und ob ich dann gut angekommen bin und wo ich denn bin. Da schöpft man gar keinen Verdacht. Das natürlich nicht. Dann denke ich natürlich, okay, das ist natürlich lieb von ihr, dass sie sich so sorgt. Ja, natürlich. Ja, ja. Aber im Endeffekt hat es ihr natürlich geholfen, um ihre Standorte genau zu lokalisieren, oder auf meine, natürlich, besser gesagt. Wie war das? Habt ihr zusammen gewohnt? Nein. Nein. Und sie hat auch natürlich nicht mit dem. Insofern, es wäre schwieriger für sie gewesen, wenn ihr zusammen gewohnt hättet. Dann wäre das komplizierter geworden. Ja, sie wollte aber mit meinem Schulfreund damals zusammenziehen. Mhm. Und sie war auch da total in die Familie integriert anscheinend, also was er mir jetzt erzählt hat. Und jetzt gehen wir mal weiter mit der Geschichte. Du hast ja gestern schon ein bisschen weiter erzählt. Du hast sie dann darauf angesprochen. Selbstverständlich. Genau. Wir haben sie beide darauf angesprochen. Wie hat sie, vielleicht erzählst du das nochmal, wie hat sie darauf reagiert? Sie war natürlich geschockt, ganz klar. Ja. Das Erste, was sie meinte, sie kann alles erklären. Mhm. Man selber ist auch extrem geschockt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wie traumatisiert. Ihr hättet, habt ihr sie einzeln angesprochen? Nein, wir sind, sie hatte ja einen Job, von dem ich ja auch nichts wusste. Sie hat gekellnert in einer Shisha-Bar. Aha. Ich habe gedacht, dass sie auf einer beziehungsweise mit Kommilitonen eben hier was für die Werksausstellung macht, in ihrer Kunstakademie, hat aber in Wirklichkeit eben halt noch woanders gejobbt. Das wusste ich nicht, das wusste aber er, der Schulfreund. Und wir haben sie dann zusammen zur Rede gestellt. Das ist sehr gut. Also sie saß euch beiden dann gegenüber. Ja. Hat sie geweint? Ja. Ja, natürlich. Sie drückt auf die Tränendrüse. Und nochmal, also sie wollte es irgendwie erklären, aber wie hat sie es denn dann erklärt? Sie konnte es nicht erklären. Also sie hat, sie meinte halt eben, dass sie uns beide lieben würde, und den einen auf die andere Art und umgekehrt. So, jetzt geht es ungeheuerlich weiter. Wer hat sich jetzt von wem getrennt, zunächst mal die Frage? Mein Schulfreund hatte sich dann sofort von mir getrennt. Mhm. Also so, aber auch, dass er hat zu keinem Zeitpunkt Kontakt gehabt. Ich habe dann noch viel mit ihm gesprochen, Er war radikal. Er hat gesagt, ich will mit der nichts mehr zu tun haben. Ja, du aber nicht. Ja, es ging zu dem einen Zeitpunkt nicht, weil wir eben gemeinsam für einen amerikanischen Fernsehsender ein Fernsehprojekt gemacht haben, wobei sie eben das Storyboard gezeichnet hat. Da musstet ihr Kontakt miteinander haben. Ich musste schlussendlich auch Kontakt mit ihr haben. So, dann hast du uns gestern erzählt, da wäre ich ja fast vom Stuhl gefallen, du hast diese Frau auf Hawaii geheiratet. Ja. Warum, ja, warum, warum? Wenn eine Frau einem so etwas antut. Ja, das liegt einfach daran, ich bin von meiner Großmutter aufgezogen worden. Ich habe so keine Familie. Und meine Familie bestand eben aus meiner Großmutter, meiner Nana und der Anna. Ja. Sagen wir im Klartext, und du bist ein zu weicher Typ. Ich bin eine Memme. Ja. Das habe ich jetzt leider, was heißt leider, ich habe es nicht gesagt. Ja, nein. Aber du wolltest festhalten, dass er nicht an dieser Bindung. Ich habe einfach nicht nur das Schlechte darin gesehen, sondern halt eben auch das Gute an ihr. Du bist ein Frauenversteher. Und, du hast sie irgendwie verstanden. Ja. So, aber es ging ja noch weiter. Und da hört dann unser Gespräch gestern auf. Kurz nachdem ihr geheiratet habt, hat sie dich verlassen. Vier Tage. Wir halten fest, vier Tage nach der Hochzeit hat sie dich verlassen. Ja. Mit der Begründung? Dass sie einen neuen hat. Ach. Alex. Und mit einem Lachen in der Stimme, dass ich mir Hoffnung machen. Ich hätte sie umgebracht in dem Moment. Nein, natürlich nicht, aber... Doch, die Gedanken kommen dir. Die Gedanken kommen dir. Ich habe dazwischen gequatscht gerade, mit einem Lächeln im Gesicht. Das macht nichts. Das ist ein Satz, den ich nie wieder vergessen werde. Der wird mich mein Leben lang begleiten. Das ist einfach, mit einem Lachen in der Stimme hat sie gesagt, wozu dir Hoffnung machen, wo keine ist. Und warum hat sie dich geheiratet? Das weiß ich nicht. Wozu Hoffnung machen, wo keine ist? Ja. Wie hast du denn da reagiert? Ich habe den Verstand verloren. Hat sie das noch? Wart ihr dann noch auf Hawaii? Nein, es war in Deutschland. Aber du musst doch irgendwie im ersten Moment reagieren, oder was? Was hast du gemacht? Du reagierst darauf nicht mehr. Das ist, verstehst du, nach all dem, was dann passiert ist und dir jemand, dem du eigentlich vertraust oder zumindest wieder gedacht hast, das kann ein Neuanfang werden und dir so viel Mühe gibst und all das. Wenn dir sowas gesagt wird, verliert man den Verstand. Und ich kann das ganz gut sagen, weil ich als Journalist komme ich selber viel, viel rum in der Welt, habe viel gesehen, auch viele schlimme Sachen, die aber einen natürlich auch emotional berühren. Aber wenn es dich so persönlich betrifft und du ja wirklich aus Liebe geheiratet hast, ja, und es war ja auch im Vorhinein klar, das ist ja keine Wedding Chapel Geschichte in Las Vegas, nach 24 Stunden wieder geschieden oder nicht anerkannt, sondern es ist eine richtige, echte Hochzeit. Gab es denn nach dem ersten Schock dann doch irgendwann nochmal ein klärendes Gespräch zwischen euch beiden? Wir sind bis jetzt in Kontakt miteinander. Hat sie denn dann irgendwann sich mal erklärt, warum sie das ganze Theater mit Hawaii durchgezogen hat? Nein. Ist das eigentlich ein... Das kann sie selber nicht sagen. Das kann sie nicht sagen? Nein. Rechtlich bindend in Deutschland ist das ja nicht, oder? Doch, ist es. Das heißt, ihr müsst euch jetzt scheiden lassen, oder wie? Wir sind ganz offiziell verheiratet und wir müssen uns scheiden lassen. Weder aber ihre Eltern noch ihr Freund, ihr jetziger Freund, für den sie mich dann damals dann verlassen hat nach der Hochzeit direkt, weiß von mir. Ach, also die Lügerei geht weiter. Ja. Wann war die Hochzeit auf Hawaii? Ich mache es halt sehr einfach. Ich habe sie gefragt, warum es nicht erzählt. Dann sagt sie, er würde es nicht verstehen. Ja, natürlich würde er es nicht verstehen. Warum sagst du dem Freund das denn nicht? Ich weiß weder, wie er heißt. Also, ach so. Der Vorname ist Thomas, allerdings, ob der echt ist, glaube ich nicht. Ich habe ihn natürlich versucht aufzusuchen, aber sie ist gewieft, sie ist clever. Wie lange liegt Hawaii jetzt zurück? Das war am 30.12.2013. Ach, so lange schon? Ja. So lange schon? Und ihr seid noch nicht geschieden? Nein. Warum nicht? Ich wollte es erst, allerdings habe ich mich nicht getraut. Warum? Es ist so, ich habe eine Krankheit. Ich hab Krebs und ich werde eh nicht lang mehr. Also das Ding ist, dass die Ärzte geben mir nicht mehr so lange und sie ist das Einzige, was mir geblieben ist. Oh, das lässt den Fall jetzt in einem ganz anderen Licht sehen. Weiß sie das, dass du so krank bist? Ja, das weiß sie. Was für einen Krebs hast du? Ich habe einen Tumor im Kopf. Du hattest einen Tumor im Kopf? Nein, ich habe einen. Aber es ist egal. Das Leben ist schön und das heißt, du hast das ist es gibt bitte? Keine es, das heißt, es gibt keine Therapiemöglichkeit? Nein, gibt's nicht. Was sagt man zu dir, wie lange du zu leben hast? Ich bin schon weit drüber übers Ziel. Also ich hätte Dezember letzten Jahres schon nicht mehr da sein sollen. Mhm. Also ich bin schon über Ablaufdatum. Aber ich gebe mein Bestes. Ich bin mache viel Sport. Ich versuche mich fit zu halten, halt eben. Ich muss sagen, das schockt mich jetzt wirklich. Bislang war es eine verrückte Geschichte irgendwie. Jetzt ist es eine sehr, sehr ernste und traurige Angelegenheit geworden. Ach, jeder muss gehen oder nicht. Also ich finde das gar nicht so wahnsinnig schlimm. Was war denn dann der eigentliche Grund deines Anrufes bei mir gestern? Der Grund ist eigentlich der, dass ich, seitdem bin ich wie zwei Persönlichkeiten. Ja? Mhm. Es gibt den Alex, den es da schon davor gab, ja, den auch meine Freunde kennen. Ich bin ich wirke auf andere glücklich, charmant meinetwegen auch und mir geht es finanziell gut, es ist alles fein. Mhm. Ja? Mhm. Und dann gibt es noch die andere Seite, die wie ein kleiner, 12-jähriger geschlagener Junge ist. Mhm. Ja? Verständlicherweise, wenn man so etwas erlebt hat. Und das packt sich halt immer wieder mal aus. Ja? Und es zieht mich runter und gleich so tief, dass ich nicht weiter weiß. Mhm. Ja? Ich meine, das ist ja auch nun doch auch gekoppelt mit deiner Erkrankung und all den Gedanken, die dahinter stecken, die verstärken das. Naja, also nein, nicht einmal. Ich habe keine Angst davor, nein, gar nicht. Ja. Damit gehe ich ganz bewusst um. Dann rate ich dir, auch wenn du sagst, dass du nicht viel Zeit mehr hast, aber jeder Tag ist wertvoll, den man hat, dann rate ich dir dringend, dass du zumindest mal für ein paar Mal eine Beratungsstelle aufsuchst, um mit dieser psychologischen Belastung, die aus dieser Geschichte wahrscheinlich resultiert, zumindest umgehen kannst. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen ein paar Worte redest. Der kann dir sicher da noch ein paar sehr konkrete Sachen an die Hand geben. Ja, gerne. Das Beste ist ja, ich habe, wenn ich das noch sagen darf, ich habe dann nach all der Zeit hatte ich nur ein paar Frauengeschichten, weil ich mich nicht öffnen konnte und kann es eigentlich immer noch nicht richtig und hatte dann eine kennengelernt, eine Österreicherin. Mhm. Und ich war total begeistert. Es war wirklich schön. Ja, richtig schön. Und der Gag war dann bloß dahinter. Sie hatte eine 3-jährige Affäre mit einem verheirateten Mann, mit 2 Kindern und Frau halt eben. Ja? Mhm. Und ich habe gedacht, das kann jetzt nicht sein, oder? Ja. Dass ich genau dann so jemanden treffe. Ja, dann, ja. Und naja. Lieber Alex, das sind verworrene Verhältnisse bei dir, Mann, oh Mann. Es gibt halt die eine Seite und die andere. Auch. Ja. Also ich möchte dich bitten, jetzt aufzulegen und da wirst du von Frank, meinem Psychologen, heute Nacht zurückgerufen. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute, viel Kraft. Julian, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, sehr gerne. Und ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Hier ist Nele. Nele ist 20. Guten Morgen, Nele. Hallo. Hallo, Nele. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein kann. Um was geht's denn bei dir, Nele? Genau, also bei mir geht es darum, dass ich momentan in einer Beziehung bin mit einem Mann. Mhm. Aber in letzter Zeit einfach verstärkt merke, dass ich mich auch zu Frauen hingezogen fühle. Wie merkst du das? Ja, einfach, ich kann es gar nicht genau beschreiben, also... Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht gar nichts. Red mal drauf zu. Okay. Also, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, mit einer Frau was zu machen, dass ich das auf jeden Fall antörend finde, also teilweise viel mehr als mit einem Mann jetzt oder mit meinem Freund. Also sexuell. Genau. Es gibt wirkliche, klare sexuelle Fantasien mit Frauen. Genau, aber es ist jetzt auch nicht nur auf das Sexuelle beschränkt, sondern ich könnte mir auch durchaus vorstellen, mit einer Frau in einer Beziehung zu sein. Bist du denn gar in eine Frau verliebt zurzeit? Nein, also das ist jetzt kein konkreter Fall. Wie kam das? Du bist jetzt 20 Jahre alt. In welchem Alter kam das zum ersten Mal oder wie lange liegt das zurück, dass du zum ersten Mal die Fantasie hattest? Ich kann das irgendwie gar nicht genau beschreiben oder einen genauen Zeitpunkt finden. Also es ist einfach schon eine ganze Weile, dass mich das begleitet. Also ich würde sogar schon fast sagen vor der Beziehung. Mhm. Aber ja, es war jetzt nie so ein dringendes Bedürfnis, sag ich mal. Mhm. Nur in letzter Zeit merke ich es eben wieder. Jetzt bist du in einer Beziehung. Genau. Seit? 4 Jahren. 4 Jahren schon? Ja. Und also ich liebe auch meinen Freund. Das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie halbherzig dabei wäre. Also das ist der wichtigste Mensch für mich überhaupt. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was der mir alles bedeutet. Und ja, deswegen bin ich eben auch in so einer Zwickmühle. Auf der einen Seite bin ich ja eigentlich glücklich mit ihm und auf der anderen Seite sehne ich mich aber auch nach was anderem. Mhm. Was noch alles im Moment theoretisch ist. Genau. Wenn jetzt der Fall da wäre, es gäbe eine Frau, dann wäre die Konstellation schon ernster, finde ich. Mhm. Weiß er das, dass du solche Empfindungen hast? Ja, er weiß das. Also er ist auch einer der wenigen. Aber ich kann mit ihm ja nicht ganz offen darüber reden, weil das betrifft ihn ja auch. Und Wie offen warst du denn bisher zu ihm? Hast du es ihm so gesagt, wie du es mir gerade gesagt hast? Ja, schon. Aber ich habe ihm natürlich auch gesagt, dass ich ihn jetzt nicht verlassen wollen würde. Spielst du denn irgendwie doch mit dem Gedanken mal? Nee, eigentlich nicht. Also, weil diese Beziehung ist ja auch, die läuft ja gut. Mhm. Also ich habe eigentlich... Auch sexuell? Ja, da gibt gar nichts zu beschweren oder zu beklagen. Ja, hast du ihm auch gesagt, dass du sexuelle Fantasien mit Frauen hast? Also jetzt nicht direkt, aber ich habe ihm halt schon gesagt, dass ich mich zu Frauen teilweise hingezogen fühle. Mhm. Hast du ihm gesagt, dass du dich eventuell auch in eine Frau verlieben könntest? Ich denke schon, dass er das weiß. Ja. Dann ist er jetzt wahrscheinlich alarmiert, weil die Konkurrenz plötzlich um 50% größer geworden ist. Ja, kann gut sein. Um 100% eigentlich sogar. Mhm. Ja. Für mich ist jetzt erstmal ganz ausschlaggebend, wenn du sagst, du bist in der Beziehung glücklich. Du liebst deinen Freund, es läuft sexuell gut, es ist ein tiefes Vertrauensverhältnis zwischen euch beiden. Dass du jetzt so etwas in dir entdeckt hast, würde ich erstmal so zur Kenntnis nehmen an deiner Stelle. Ja, das Problem ist eben halt, dass ich schon so eine Sehnsucht danach verspüre. Also, dass ich zwar eigentlich glücklich bin in der Beziehung, aber mir dann doch etwas fehlt. Mhm. Also die sexuelle Erfahrung auch. Ja, zum Beispiel. Naja, es geht wenn ja nur um die sexuelle Erfahrung. Wenn du dich neu verlieben würdest, wärst du ja bei einer anderen Person. Mhm. Das ist immer so die Grundsatzfrage, wenn man sich zu beiden Seiten orientiert fühlt. Vor allen Dingen, wenn es am Anfang ist, wie in deinem Fall. Mhm. Weil du ja gerne Erfahrung sammeln möchtest. Wenn man schon Erfahrung gesammelt hat, dann kann man ja sagen, okay, ich habe mich jetzt für den entschieden und da bleibe ich, egal ob ich jetzt auf Frauen oder auch auf Männer stehe. Die Frage ist jetzt, wie lange du das aushältst, auf diese Erfahrung zu verzichten. Okay. Das ist die Frage, finde ich. Mhm. Und es ist dann immer noch die Frage, ob dein Freund so offen ist und sagt, okay, du kannst ja mal die Erfahrung machen. Würde er so großzügig sein? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also ich finde es halt total schwierig, weil eigentlich will ich das momentan nicht. Mhm. Aber es ist eben ja so eine, ich sag mal, versteckte Sehnsucht. Mhm. Weißt du, Nele, ich würde an deiner Stelle einfach mal abwarten. Okay. Das ist eine versteckte Sehnsucht. Mal sehen, was entsteht. Wenn jetzt noch ein halbes Jahr vergeht oder ein Jahr vergeht. Ich glaube ja, irgendwie wird dein Unterbewusstsein dich schon dahin führen, wo du hin möchtest. Vielleicht ist der Drang dann so stark, dass du die Erfahrung machst. Entweder sagst du es deinem Freund am Anfang oder du sagst es ihm hinterher. Und dadurch entstehen wieder neue Dinge und neue Aktionen. Auch zwischen euch vielleicht. Okay. Und dagegen ist sowieso kein Kraut gewachsen, dass du dich in eine Frau verlieben könntest. Du könntest dich auch in einen Mann verlieben. Ja, nee, damit habe ich auch eigentlich gar kein Problem. Also eben nur diese Konstellation im Moment. Warte doch erstmal ab. Okay. Und das Korrekteste ist, dass du das alles deinem Freund mitteilst, was in dir vorgeht. Mhm. Ich fände es nicht gut, wenn du es heimlich machen würdest, weil das bringt, es ist nicht fair. Letztendlich ist es nicht fair. Ja, nee, würde ich ja auch nicht wollen, wenn er jetzt in der Position wäre. Mhm. Beobachte dich. Lass dir okay. Zeit. Es steht, niemand drängt dich oder es gibt keinen Druck, dass du jetzt gerade die Erfahrung machen willst. Mal sehen, wie es in einem halben oder dreiviertel Jahr ist. Okay, gut. Dann können wir ja vielleicht nochmal telefonieren. Mhm. Ja? Ja, gerne. Liebe Nele, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist Laura. Laura ist 29. Guten Morgen, Laura. Guten Morgen, Domian. Hallo, Laura. Um was geht's bei dir? Ja, um die Liebe. Bitte? Um die Liebe. Um die Liebe. Genau. Ich habe mich hier in jemanden verliebt, der in Australien lebt. Geht's vielleicht noch ein bisschen weiter weg? Ja. Wie kam denn das dazu, dass du dich in diese Person verliebt hast? Also, wir kennen uns jetzt seit 8 Monaten. Und wie kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt durch Freunde. Aber real, nicht übers Netz. Nein, real. In ja, Deutschland. Real. In Köln. In Köln. In Köln, ich okay. komme aus Köln. Ja. Genau. Und ja, dann hat man sich halt weiter getroffen und irgendwann ist es passiert, dass man sich verliebt hat und es ist halt alles wunderschön. Es ist auch eigentlich, würde ich sagen, es ist der perfekte Mann. Aber der perfekte Mann hat dann entschieden, nach Australien zu gehen, oder wie? Beruflich. Also er lebt dort und ist ein Geschäftsmann, der dort halt auch arbeitet. Also er muss oder er wird in Australien bleiben. Aber er ist Deutscher. Er ist Deutscher, genau. Er ist Deutscher und muss jetzt erstmal die nächste oder absehbare Zeit in Australien arbeiten. Genau. Da gibt es keine Hoffnung, dass der in einem halben Jahr oder einem Jahr zurückkommt. Nein, leider nicht. Oh je, jetzt haben wir ein Problem. Ja. Vor 8 Monaten kennengelernt. Seit wann ist er jetzt in Australien schon wieder? Er ist jetzt seit 1 Monat in Australien. Ah. Genau. Und ihr kommuniziert fleißig über Skype oder Chat oder sowas? Ja, telefonieren und so, so gut wie es geht. Also ich habe ja auch sehr viel zu tun. Und ja, bin mir halt auch nicht mehr so sicher. Also es ist wirklich perfekt. Es ist mir noch nie so, also so ist es mir noch nie passiert. Und warum bist du dir nicht sicher? Weil er halt von mir verlangt, dass ich hier alles stehen liegen lasse und nach Australien komme. Das verlangt er? Er verlangt das von mir, genau. Er sagt, du musst kommen? Ich muss nicht kommen, aber ich höre es ja raus, wie er das formuliert hat. Er erwartet das. Also er sieht auch dann sehr wahrscheinlich keine Chance, dass die Beziehung weiterläuft. Hast du denn darüber schon mal realistisch nachgedacht, ob du das tun würdest wollen? Ich sage mal so, Domian. Ich mache mir bis heute noch Gedanken. Und ich habe auch mit meinen Freundinnen gesprochen. Und ich habe natürlich, sagt jeder immer was anderes. Ich muss nach meinem Gefühl gehen. Familie, ich habe eine ganz tolle Familie. Mhm. Ich würde sie auch sehr vermissen, aber würde so oft, wie es geht, hier rüberfliegen. Mhm. Ich bin Tänzerin und ich bin an der Tanzakademie und habe ein Stipendium. Mhm. Und bin im 2. Jahr und bin fast fertig. Das heißt, du kannst zunächst beruflich auch nicht weg, weil du erstmal deine Ausbildung fertig machen musst. Genau. Und dann ist die Frage als Tänzerin, ist das klassischer Tanz oder was? Genau. Ist das? Ja. Ja, Salsa, Tango und Ballett. Mhm. Ah. Ist die Frage, gibt es da einen Markt in Australien? Ich habe mich nicht erkundigt, Domian, weil ich bin sehr zufrieden mit der Tanzakademie Und Tanzen ist ja nicht mal so, dass man jetzt einen Tanzpartner hat und es läuft. Mhm. Ne? Es ist also Salsa und Tango ist halt ein Tanz, wo man auch vertrauen muss und wo das einfach Improvisationstalent angesagt ist. Es muss halt funktionieren. Mhm. Aber lass mich mal ganz blöd fragen, du bist ja auf aber nicht in Köln. In Köln kenne ich keinen. In Düsseldorf. In Düsseldorf, okay. Wenn man diese Akademie abgeschlossen hat, was kann man denn dann mit dieser Ausbildung beruflich machen? Also dann habe ich natürlich mehr Chancen im Musical oder... Ach so, ah ja, klar. Oder, genau, aber ich möchte Choreografin werden. Also das ist meine Stilrichtung ist dann schon Choreografie. Mhm. Und... Also, ich höre schon, dass das nun gerade nicht so ein Job ist, wo man sagt, okay, den kann ich sofort locker in Australien auch durch. Wenn du jetzt Ärztin wärst oder Krankenschwester, wäre das einfacher wahrscheinlich. Ja. Aber das ist schon sehr speziell, was du da tust. Ich bin eigentlich Stewardess, ne? Ach so. aber ich habe den Beruf aufgegeben. Fürs Tanzen. Ich habe mich entschieden fürs Tanzen. Ja, ist doch super. Ist doch toll, wenn du Talent hast und wie es vorankommst und wenn das dein Traum ist. Ist es auch. Und ich bereue nichts. Und, wahrscheinlich würde das auch, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie die Situation in Australien ist, aber wahrscheinlich wäre es auch nochmal ein Neuanfang. Du müsstest nochmal von unten anfangen in Australien, wo du dich hier vielleicht schon so ein bisschen... Ja, etabliert kann man nicht sagen, aber du hast zumindest hier schon einen Schritt gemacht durch die Akademie. Ja, ich müsste natürlich von null anfangen. Natürlich habe ich was Erspartes, aber auf Dauer, ich will ja nicht angewiesen sein auf einen Mann. Mhm. Ne? Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und deswegen ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig. Aber mich macht schon stutzig, dass du noch gar nicht mal recherchiert hast, wie die Situation für Tänzer mit deiner Ausbildung in Australien ist. Weil es halt momentan auch gar nicht funktionieren würde. Also sonst würde ich mir jetzt wirklich noch mehr Stress und noch mehr einen Kopf machen. Was mein Kopf ist ja sowieso schon voll mit Fragezeichen. Mhm. Ne? Und deswegen wollte ich mich jetzt nicht noch zusätzlich damit belasten. Wie stellt er sich das denn vor, bezogen auf deinen Beruf? Wie soll das denn dann in Australien gehen? Was sagt er? Er ist egoistisch, glaube ich. Also er verdient, finanziell geht es ihm sehr, sehr gut. Ja, das heißt, er sagt, ich verdiene ja das Geld, du musst ja nicht groß arbeiten, oder wie? Nein, er sagt halt, sei zu Hause, sei meine Frau. Und alles andere, also er ist auch ein bisschen altmodisch, ne? Frau, Mann und der Mann geht arbeiten und hin und her, aber ich bin keine Hausfrau. Noch. Mensch, Laura, aber da ist doch eigentlich die Entscheidung schon klar, wenn du so das darstellst. Ja, also ich hoffe ja halt, ne? Mich befremdet auch, denn wenn du sagst, der fordert das fast von mir oder er hatte eine klare Erwartungshaltung, dass ich komme. Das irritiert mich. Ich finde, ebenso gut könntest du ja sagen, nee, versuch du deinen Job irgendwie umzubauen und du kommst nach Europa oder nach Deutschland. Könntest du ja auch sagen. Das hätte ich sagen können, aber das hat er mir ja von Anfang an schon beantwortet. Er hat mir ja gesagt, dass er in Australien ist und dass es total gut läuft und dass er auch dort bleiben wird. Ist er ein Geschäftsmann? Ist er in einer Firma, in einer deutschen Firma dort? Also als Geschäftsmann in dem Sinne, er besitzt halt sehr viele Immobilien drüben. Und aber auch nicht nur in Australien, auch hier in europaweit Immobilien. Und oh Gott, dann ist das aber ein schwerreicher junger Mann. Wie alt ist der? Interessiert mich gar nicht. 35. 35, das ist ein schwerreicher Mann. Ja, aber ich habe mich wirklich in den Markt verliebt. Ne? Nein, ein ganz toller Mann. Das ist auch alles sehr gut, aber das sagt mir wiederum, wenn er so viel Geld hat und ein freier Unternehmer ist, dann hätte er ja viel eher die Möglichkeit, vielleicht hin und her zu fliegen, als denn du. Dann könnte er sagen, okay, ich habe meinen Hauptpunkt in Deutschland und fliege halt jeden Monat für 2 Wochen zum Arbeiten runter. Das könnte er sich dann ja ohne weiteres locker leisten. Das könnte, ja, weil er jetzt jedes Mal hierher kommt. Ne? Ja, genau. Und Nee, aber Laura. Mach es nicht. Ich habe so ein cooles Unmutsgefühl. Du bist gerade dabei, deinen Traum zu verwirklichen. Ja. Vielleicht ist Deutschland auch ein tolles Musical-Land, vielleicht noch besser als Australien, aber das ist jetzt auch nicht das Ding. Das Ding, dass du hier deinen Traum verwirklichst und eigentlich nicht darunter willst. Und ich würde mich schon gar nicht drängen und drücken lassen. Vor allen Dingen nicht mit so einer komischen Vorstellung, sei dann hier mal meine Frau und wir gucken schon weiter. Nee, so nicht. Nee so nicht. Deswegen, ich schaue jetzt wohin und wenn es halt keine Zukunft hat, hat es keine Zukunft. Ja, dann vielleicht kannst du ihn nochmal besuchen, jetzt vielleicht über Weihnachten oder so in Australien, wenn du Zeit und Kohle hast. Oder er kann dich ja einladen, wenn er so viel Kohle hat. Ja, aber er wollte hierher kommen. Er soll schon mal, ne, Männer kommen zu Frauen. Kleiner Scherz, nein. Aber er kommt demnächst und dann könnt ihr noch mal hoffe reden. Ich doch, hoffe ich natürlich, dass seine Aussprache kommt und eine Entscheidung. Ja. Also hör auf dein Herz und hör auf dein Gefühl. Ich glaube, beide sagen, nee, jetzt, auf jeden Fall jetzt noch nicht nach Australien. Vielleicht irgendwann, aber nicht jetzt. Das könnte gut möglich sein. Ja, dann hör drauf und handel auch so. Mach es. Liebe Laura, alles Gute. Toi, toi, toi. Ebenso, danke. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. 1:30 Uhr, Punkt 1:31 Uhr. Morgen ist Thementag, ihr Lieben. Und morgen haben wir ein Thema, worauf ich mich sehr freue und sehr gespannt bin, auf all das, was ihr mir werdet erzählen. Das Thema heißt fremde Mächte und ich möchte morgen mit Leuten sprechen, die gewollt oder ungewollt Kontakt haben oder hatten zum Reich der Toten, zu Engeln, zu Dämonen, zu Geistern, zu Außerirdischen, zu Göttern oder zu irgendetwas ganz anderem, was noch viel geheimnisvoller ist und ich das als Beispiel hier gar nicht aufführen kann. Wer von euch ist in Kontakt mit solchen Mächten, welche Erfahrungen habt ihr? Naja, ich würde auch ganz gerne mit dem einen oder anderen Skeptiker sprechen, der sagt, das ist alles Humbug, das ist vollkommener Schwachsinn, es gibt nur diese erfahrbare Welt, in der wir leben und alles andere ist Quatsch. Mit solchen Leuten möchte ich natürlich auch sehr gerne reden. Also wenn ihr mit mir über dieses Thema fremde Mächte, Pro, Contra, Erfahrungen und so weiter sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder während der Sendung. Fremde Mächte, unser Thema morgen. Unser Thema heute, freie Themennacht. Und hier ist David, 19. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo schön, David. Mal mit dir sprechen zu können. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Und zwar, ich habe eigentlich ein schönes oder ein neutrales Thema, und zwar, es geht um das Supertalent, um die RTL-Fernsehsendung. Ja. Und zwar, ich war da Kandidat und ich möchte gerne mit dir und auch den Leuten halt draußen erzählen, wie das quasi abläuft, also vom Forecasting bis zum Bühnenauftritt. Hattest du deinen Auftritt schon? Ja, mein Auftritt, also, ja, den hatte ich schon, aber der wird noch ausgestrahlt. Ach so, das ist noch nicht ausgestrahlt. Also am kommenden Samstag wird mein Auftritt erst ausgestrahlt. Oh, da sind wir aber sehr gespannt. David, 19 Jahre alt. Was machst du denn in der Show? Und zwar, ich habe in der Show getanzt und gesungen. Ja? Hast du dich da beworben oder wie werden die auf dich aufmerksam? Genau, das wollte ich halt auch erzählen. Und zwar, ich habe mich da beworben, aber man muss sich nicht unbedingt bewerben. Weil es gibt ja die sogenannten offenen Castings. Das heißt, man geht da ab einer bestimmten Uhrzeit einfach hin, ohne Anmeldung. Mhm. Wenn man dann vor Ort ist, füllt man halt so ein Blatt aus. Da gibt man halt seine Anschrift an, sein Talent. Und da muss man halt auch die AGBs unterschreiben. Also quasi seine Rechte da abgeben. Die AGBs, was ist das? Arbeits... Was heißt die, AGB? Ja, quasi da die... Dass man quasi seine Rechte an RTL abtritt. Ach so, okay. Also die ganzen, Ja, okay. Und ja, und ich habe mich halt da schon im Vorfeld beworben. Da habe ich halt einen Termin bekommen. Das heißt, ein Termin ist besser, weil dann ist man schneller fertig, weil die offenen Kassen sind ab 12 Uhr und ich war schon um 10 Uhr da, dass ich halt 2 Stunden quasi früher fertig war. Verstehe. Und dann musst du vor einer kleinen Jury, aber nicht vor der bekannten Jury, auftreten? Genau, weil viele denken ja, man geht zum Casting hin und dann sieht man direkt Dieter Bohlen. Das stimmt ja natürlich nicht. Da sitzen wildfremde Menschen. Ja, die kennt man meistens nicht. Halt, wenn man da öfters ist, dann kennt man die wahrscheinlich, weil das sind Leute von der Produktionsfirma. Okay, genau. Also Redakteure und Ja, genau, so ähnlich. Mhm. Und man geht halt dahin, dann wird man zuerst erklärt, was man machen darf, das absolutes Handyverbot, man darf keine Fotos machen und so. Mhm. Dann erklärt die halt einiges, dann sitzt man halt in so einem Aufenthaltsraum, da sind ab und zu Kameramänner, die machen halt Fotos und Videos und man wartet halt da, bis man quasi aufgerufen wird. Ja. Ich habe ja circa halt 2 Stunden gewartet und dann war es endlich soweit und ich bin in einem Raum gekommen, da saßen 3 Leute. Aha. Saßen die auch an so einem Tisch wie im Fernsehen? Nee, da war halt so ein normaler Tisch, so ein Bürotisch. Achso, also ohne Glamour, es sah nicht doll aus. Es saßen 3 Leute in dem Raum. Genau, das Einzige, was war, es war oben, also es war auf dem Boden so ein Stern, so ein Supertalent-Stern. Das war da auch das Einzige. Okay, so, jetzt kommst du rein und was passiert dann weiter? Ich bin halt reingegangen und habe mich halt kurz vorgestellt. Hände darf man nicht geben, weil das sind total viele Leute und wenn man immer die Hände gibt, dann wäre ein bisschen unhygienisch. Ich habe mich halt vorgestellt, dann habe ich meinen Stick abgegeben, wo halt meine Musik drauf war, meine Lieder. Da habe ich gerade den Faden verloren. Ach so, und dann werfen die den Stick ein, dann kommt das Instrumentalstück von deinen Liedern und dann fängst du an zu singen. Genau, die haben ja mir halt auch viele Fragen gestellt, was ich beruflich mache und so. Und dann habe ich halt, dann haben die halt die Musik abgespielt und dann habe ich halt gesungen. Hast du, ist da eine Verstärkeranlage, ein Mikro, in das du singen kannst? Nein, die haben halt die haben halt so eine normale Mini-Anlage, wo man quasi halt einen Stick, also quasi für ein Heimgebrauch, nichts Großes. Okay, das heißt, du hörst nur die Musik im Raum und musst einfach dazu singen. Genau, da gibt's kein Mikro, man singt ja quasi mit der Musik im Raum. Okay, was hast du gesungen? Was habe ich da gesungen? Ein Schlagerlied, das war von Beatrice Egli, Wir leben laut. Mhm. Das habe ich halt da gesungen und danach haben die mich so gefragt, kannst du auch von Modern Talking das Lied Your Heart, Your Soul singen? Habe ich gesagt, ich kann den Text nicht. Dann habe ich halt so ein bisschen gesungen, ein bisschen dazu getanzt und so. Mhm. Und ja, dann habe ich auch gesagt, dass ich auch schon viel schauspielerische Sachen gemacht habe. Und da haben die gesagt, ja komm, spiel uns mal was vor. Habe ich halt auch gemacht. Mhm. Und das fanden die halt gut. Mhm. Und dann ja, war ich halt fertig und dann hat man sich halt verabschiedet und man ist dann quasi wieder in den Aufenthaltsraum gekommen und man musste warten, bis man halt von dieser Jury, nenne ich jetzt mal, bis man von denen gesagt bekommt, ob man weiter ist oder nicht. Und dann kam irgendwann der glückliche Moment für dich, dass die gesagt haben, ja, okay, du darfst. Ja, genau, ich musste circa 45 Minuten nochmal warten, dann kam eine Mitarbeiterin auf mich zu und die hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist eine Runde weiter. Eine Runde, achso, das heißt, du bist dann noch nicht in der Show. Nee, man ist da noch nicht bei der Show. Wie viele Runden muss man denn machen, bis man in die Show kommt? Ja, so gesehen gibt es eigentlich nur 2 Runden, das Forecasting halt. Und wenn man dann weiter ist, ist man in der 2. Runde, die sogenannte Callback-Runde. Mhm. Was hast du da gesungen? Genau das gleiche wie vor den anderen 3 Leuten. Also du bist eher so der Schlagertyp, die leichte Muse. Ja, genau, also Partylieder, wo man ruhig abgehen kann und okay, so. Okay, verstehe. Also bevor ich da im Raum gekommen bin, wurde ich halt erst verkabelt mit Mikro. Ah, da gab's ein Mikro. Da war halt ein bisschen professioneller. Da wurden auch Fotos gemacht von meinen Klamotten, weil so wie man zum Casting hinkommt, so muss man auch später auf der Bühne auftreten. Deswegen hatte ich auch so einen Anzug an, richtig schicken. Okay. Weil ich dachte, ne, wenn jemand weiterkommt, muss man auch, ne? Natürlich, muss man auch gut aussehen. Genau. So, jetzt erzähl uns aber von dem Hauptauftritt. Das interessiert uns natürlich brennend. Du bist ja genau. Du bist durchgekommen. Kann ich noch nicht so viel sagen, weil der noch nicht ausgestrahlt wurde, aber dazu sage ich auch gleich noch was. Nochmal einmal kurz zu der 2. Runde, zu der Callback-Runde, das ist sicherlich auch interessant, weil da sind Leute von RTL und Leute von der Produktionsfirma und das ist auch so eine richtige Fernsehkamera. Das heißt, das, was man da macht, wird auch schon aufgenommen und hinter einem ist schon die große Supertalentband. Man sieht ja manchmal so Ausschnitte von Leuten, die da irgendwie so tanzen oder so. Das wurde alles in der Callback-Runde gemacht. Ah, okay. So, jetzt darfst du über den Auftritt noch gar nicht so viel reden, weil es noch nicht ausgestrahlt ist. Wenn der Auftritt ausgestrahlt wurde, dürfte ich halt schon alles erzählen. Natürlich. Du darfst auch nicht sagen, wie die Bewertung der Jury war. Ja, genau, das darf ich nicht sagen. Ich darf jetzt auch nicht sagen, ob ich weiter bin. Ich weiß, dass es war, aber das darf ich jetzt leider noch nicht sagen. Aber ich kann ja sagen, wie das halt abgelaufen ist. Wie ist es denn abgelaufen? Ja, also ich war überrascht. Also die Leute, die waren da sehr nett. Klar, ist ein bisschen hektisch und warst so. Warst du nicht total aufgeregt, dann auf die Bühne zu gehen, wo so viele Leute sitzen? Ja. Und ich vermute mal, dass du da zum ersten Mal Dieter Bohlen auch gesehen hast. Ja, zum ersten Mal live. Da waren halt die drei Juroren, Dieter Bohlen, Bruce Danell und Inka Bause. Genau. Und da war ein Publikum, da saßen 1400 Leute. Wahnsinn. Ist dir das Herz nicht in die Hose gerutscht? Ja. Also am Anfang war ich eigentlich ganz cool und so. Und hinterher, wo die halt ihr Urteil gesagt haben, hat mein Bein gezittert. Also das hat man richtig gesehen. Bist du denn, ohne dass du was verrätst, bist du denn selbst mit dir und deinem Auftritt zufrieden? So wie das abgelaufen ist, ja. Ja. Ja, eigentlich schon, genau. Weil ich wusste ja, was ich mache und so. Ja. Wie war denn der Bohlen zu dir? Der war, muss ich sagen, der war nett, weil viele sagen ja, der ist fies und so. Ja. Der sagt halt nur seine ehrliche Meinung. Und zu mir, ich kann ja sagen, das zweite Lied, was ich gesungen hatte, da auf der Bühne, da wusste ich den Text nicht. Da habe ich halt so einen Text rausgeholt. Da haben mich aus dem Publikum gerufen, ey, du kannst doch nicht mal so einen Text und so, voll schlecht und so. Da ist der Dieter Bohlen aufgestanden und meinte so, ich kenne viele berühmte Sänger, die in meinem Studio Lieder gesungen haben, die jeder kennt, und die mussten auch einen Text lesen. Deswegen hat er mich da so. Was war denn das für ein Lied, dessen Text du vergessen hast? Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Nee, das waren halt. Er sagt's nicht, nicht, dass du Ärger hast. Sag's nicht, nicht. Das erste Lied war halt auch ein Schlagerlied und das zweite Lied war von Modern Talking. Ach so, okay. Also ein ganz bekanntes Lied. Also ja. Genau, hast du gesagt, dass die dich gefragt haben, was du vom Beruf machst. Was machst du denn vom Beruf? Genau, ich mache eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Ah, aber dein Traum ist Sänger. Nee, das ist quasi nur ein Hobby. Also mein Traum ist halt LKW fahren und mein Singen ist halt nur so ein Hobby. Ach so, das ist ja noch sympathischer. Also du willst gar nicht die große Karriere machen. Also wenn es klappt, klar, warum nicht? Aber das ist quasi nur so ein Hobby. So, weil ich mache auch als Hobby so gerne so für Nachmittagsformate so ein bisschen Schauspielerei und so. Ach so, sowas, ja. Aber als Hobby mehr. Sag mal, David, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst, bekommen die Leute, die da auftreten, so auch du, bekommt man da zumindest eine kleine Gage? Nein. Nein? Also, nein, bekommt man nicht. Man unterschreibt ja, dass man seine Rechte, ich glaube, irgendwie für 5 Jahre oder so abgibt und so. Und was man auch unterschreibt, ist, dass man quasi von RTL eingeladen wird für Interviews, zum Beispiel für Punkt 12 oder RTL Explosiv, so lange, bis das Finale vom Supertalent ausgestrahlt wurde. So lange dürfen die quasi einem immer herbestellen für ein Interview oder so. Hast du mit denen abgesprochen, dass du hier anrufst? Nein, die haben mich halt angerufen, haben halt gesagt, was ich sagen darf. Die haben halt gesagt, ich darf nicht sagen, dass ich weiter bin und ich darf nicht sagen, was die Jury zu mir gesagt hat. Woher wussten die denn, dass du hier anrufst? Die wussten ja gar nicht, dass ich hier anrufe. Ja, aber du hast gerade gesagt, die haben dir gesagt, du darfst das und das nur sagen. Ach so, ja, die hat mich nämlich, die Mitarbeiterin, die hatte mich, glaube ich, am Montag angerufen und hatte gesagt, du warst ja beim Supertalent und so und ich wollte dir hiermit sagen, dein Auftritt wird am kommenden Samstag ausgestrahlt und dann hat die halt gesagt, was ich halt im Internet dazu schreiben darf. Ach so, okay, so grundsätzlich, verstehe, ja. Genau. Aber das ist ja ein Ding, die Geizkrägen da von RTL, die schwimmen in der Kohle und geben euch Kleinkünstlern nicht mal ein paar hundert Euro Gage. Das finde ich ziemlich ärmlich, muss ich sagen. Ja, das stimmt, aber ich muss dazu sagen, man unterschreibt dazu Verträge und in den Verträgen steht auch schon drin, dass man halt keine Gage bekommt. Mhm. Man weiß das halt vorher schon. Ja, gut. Aber was man bekommt, sind die Reisekosten. Das heißt, wenn man irgendwo hinkommt, bekommt man die Fahrtkosten erstattet. Das wäre ja noch schöner, wenn ihr das auch noch selbst bezahlen müsstet. Die bekommt man wenigstens erstattet. Spendieren die denn Vince ein ordentliches Hotel? Weißt du das? Ja, da habe ich von gehört, wenn man irgendwie von weiter weg kommt, irgendwie aus dem Ausland oder so, dann habe ich, glaube ich, gehört, dass sie dann irgendwie für 1-2 Tage ein Hotel spendieren. Dass die euch dann in der Jugendherberge unterbringen oder so. Nee, das wäre ja ein bisschen auf, selbst für RTL ein bisschen schräg. Also, wir sind gespannt auf den Auftritt von David. Genau, und was ich noch kurz sagen kann, ist, wenn mein Auftritt so gezeigt wird, wie ich mir das vorstelle, werde ich da nächstes Jahr wieder hingehen, aber ich werde dann halt noch eine Schippe draufsetzen. Gut, wir sind umso gespannter. David, alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg. Danke und dir. Toi, toi, toi für alles, was du machen möchtest. Und Domian, bekomme ich noch ein Autogramm? Ja, gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Danke, tschüss. Geizkragen RTL. Mann, oh Mann, oh Mann. Kerstin, 59. Nee, 49. Mach mich nicht älter. Liebe Kerstin, du bist blutjung. Nein, das auch nicht mehr. Also, ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil meine Leute schlafen. Ah, wer sind deine Leute? Mein Mann und meine Tochter. Wie alt ist die Tochter? Die wird 20 und mein Mann ist Mitte 50. Deswegen. Wir müssen morgen arbeiten. Ich verstehe. Und die Mama ist lange auf. Die Mama ist lange auf, ja. Deswegen, ich guck ab und zu. Weswegen hast du angerufen? Ich wollte Leuten, die Angehörigen mit Angehörigen haben, die Demenz haben, ein bisschen Mut machen. Moment, du möchtest Menschen, die Angehörige mit Demenz haben, Mut machen? Ja. Hast du jemanden, der dement erkrankt? Beide. Mein Vater und meine Mutter, beide. Ach so, dein Vater und deine Mutter. Wie alt sind die beiden? Mein Vater ist vor 3 Monaten gestorben, am 13. Juni. Der hatte Alzheimer. Mhm. Das wussten wir auch schon länger. Also als er 70 wurde, hat man gemerkt, es ging gleich ab. Also er wurde sehr langsam, aber lieb. Also ganz, ganz süß. Ne? Er war so mein Held, so ein bisschen. Mhm. Und wir haben immer gesagt, die wohnen über uns. Wir haben 2 Eigentumswohnungen in einem Haus, in einem 5-Parteien-Haus. Mhm. Und die wohnen über uns. Und wir haben immer gesagt, solange er so lieb bleibt, das machen wir. Das kriegen wir in der Familie geregelt. Die Familie ist nicht sehr groß. Und wir kriegen das aber geregelt. Mhm. Ja, und das hat auch gut geklappt. Er wurde immer verwirrter, er vergaß viel. Man musste mal gucken, ob er im Keller die Kühltruhe wieder zugemacht hat, wenn er was rausgeholt hat, so Beispiele halt. Mhm. Ne? War währenddessen, kamen denn da schon die Erkrankung deiner Mutter auch dazu? Nein, gar nicht. Und sie hat immer gesagt, wir schaffen das, wenn wir das zusammen machen. Ja. Sie war immer lieb mit ihm. Manchmal hatte ich so das Gefühl, sie wird mit der Zeit immer überforderter, weil sie auch im gleichen Alter war wie er. Mhm. Das ist ja auch eine Belastung für einen Ehepartner, wenn man das sehr hautnah mitbekommt. Ja. Ja, und dann hat sie mal gesagt, warum kriegt er das denn, und der arme Kerl? Und naja, sie hat halt dann sich bei mir immer abgeladen, aber wir haben auch als Familie und auch mein Mann, meine Tochter haben dann gesagt, Mama, wir helfen alle mit, sie bleiben so lange hier, wie es geht. Mhm. Und irgendwann kam mein Papa, da war er, ich glaube so 71 oder so, und da sagt er, du, wenn es nicht mehr geht, also weil da gibt es ja immer diese hellen Momente halt auch. Mm-hmm, ne? Mm-hmm. Wenn es nicht mehr geht, da und da möchte ich mit Mama hin. Aber mit Mama? Mit Mama. Mm-hmm. Und meine Mama war bei dem Gespräch dabei und hat sofort gesagt, da gehe ich nicht hin. Aber da war die Mama noch ganz gesund? Die war noch fit. Als sie das gesagt hat, ja. Ja. Ist denn der Vater denn? Ja, erzähl weiter. Bin ich immer noch mit denen einmal im Jahr, weil er auch einen Führerschein abgegeben hat, freiwillig. Mhm. Er war immer ein sehr vernünftiger, ein sehr vorsichtiger Mensch. Er hat seinen Führerschein abgegeben am 71. Lebensjahr. Und ich habe ihm dann versprochen, weil die so ein Meer-Fan waren. Wir wohnen im Sauerland. Und er war immer so, ich muss einmal im Jahr, muss ich das Meer sehen, sonst werde ich verrückt. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich fahre mit euch einmal im Jahr nach Langeoog, eine Woche. Mhm. Das hatte ich 4-mal gemacht und beim 4. Mal habe ich fast durchgedreht. Warum? Also weil ich da die Veränderung bei meiner Mama merkte, die wurde böse. Also wenn man früher mit ihr vernünftig reden konnte, über die Unzulänglichkeiten vom Papa oder warum man das so macht oder so macht, wurde sie böse. Da habe ich immer gedacht, das kann doch nicht sein, warum wird die denn so böse? Und mein Mann sagt immer, die ist überfordert damit, das musst du verstehen. Die hat den ganzen Tag einfach überfordert. Mhm. Ja, und dann stand die 5. Reise an. Wo standst du? Dann stand die 5. Reise an, nach Langeoog. Ja. Das war im letztes Jahr im April. Und dann kam eine Freundin auf mich zu und sagt, bist du eigentlich verrückt? Was machst du? Wie soll das gehen? Und ich habe dann immer gesagt, ich habe es versprochen. Ne? Mhm. Das ist immer so dieser, ich habe das dann auch alles so gelassen. Und irgendwann kam mein Papa von sich aus, und das war wirklich schon wirklich richtig schwer, als war immer Patient, und sagte nur, Kerstin, wir müssen umziehen. Wir müssen umziehen. Das heißt, dein kranker Vater hat noch bemerkt, dass deine Mutter auch schon verändert hat. Aha. Sind die Eltern dann in ein Heim gegangen? Ja. Beide. Aber nach Aktion, ja, ich habe das ja, man ist ja bescheuert. Also ich will da keinen zu nahe treten. Es gibt bestimmt Leute, die sind dafür geboren, die können pflegen bis zum geht nicht mehr, die geben sich auf, die geben ihren Beruf, die geben alles auf. Mhm. Aber ich finde, gerade wenn man Demenzpatienten hat und dann 2. Ja. Das ist irgendwann nicht mehr zu stemmen. Also ich will mich da gar nicht entschuldigen, aber es ist so, ich habe das so lange geschoben. Mhm. Und ich würde anderen den Tipp geben, es nicht so lange zu schieben. Hätte ich meine Eltern ein halbes Jahr erst das Pflegeheim, was ein sehr gutes Pflegeheim ist, gegeben, die hätten sich da noch besser einleben können. Wie stark ist denn die Demenz denn bei deiner Mutter fortgeschritten? Die ist ausgebrochen letztes Jahr im Mai. Mhm. Die sind am 30. Oktober ins Pflegeheim gekommen. Ich bin im Juni in das Pflegeheim gefahren mit einer Freundin, habe das dann klar gemacht. Ich war einmal mit meinem Vater vorher da, alleine, ja. Wusste meine Mutter nichts von. Und da war er schon schwer dement. Und dann bin ich mit meiner Freundin letztes Jahr im Juni hingefahren und habe gesagt, Leute, ich habe ihm das Versprechen gegeben. Mhm. Und die kannten den auch, weil der immer mit dem Männerchor dahin geht. Wir gehen zu so einer christlichen Gemeinde. Und dann habe ich, gesagt, ich habe ihm das Versprechen gegeben und ihr müsst zwei Zimmer. Also dann zwei Zimmer. Ach so, die nicht zusammen in einem Zimmer. Ja, weil meine Mama, und das ist jetzt der springende Punkt, kriegte im Mai auf einmal, stellte sie mir immer meinen Papa vor die Tür. Das heißt, wie stellte ihn vor die Tür? Sie hat ihn nicht mehr erkannt. Sie kam abends runter. Immer wenn es dunkel wurde, kam sie abends runter. In dem Mai wird's, ja, es wird dann immer länger hell. Es wurde dann immer halb elf. Und dann stand sie bei mir vor der Tür und dachte, nimm den Mann, den kenne ich nicht. Ach so. Was macht der bei mir? Der duscht bei mir. Was macht der da? Okay, also so schlimm war die Krankheit der Mutter fortgeschritten, dass sie ihren aber eigenen... Aber von jetzt auf gleich. Dass sie ihren Mann also nicht mehr erkannte. Ja, und die Krankheit nennt sich, und die finde ich schlimmer wie Alzheimer, frontotemporale Demenz. Mhm. Wie geht's deiner Mutter heute? Seit mein Papa gestorben ist, geht's ihr besser. Wie ist das zu erklären? Sie sagt, er ist gestorben und das ist ganz, sie ist ganz traurig und ich vermisse ihn und. Aber sie kannte ihn doch gar nicht. Aber sie kannte ihn doch gar nicht mehr. Ja, aber es geht ja immer hin und her. Ne? Ach so. Mhm. Auf jeden Fall, die beiden hatten im Heim zwei verschiedene Zimmer. Ja, die haben im Heim zwei verschiedene Zimmer gehabt nebeneinander. Das ging aber auch nur bis Februar. Mhm. Und dann wurde sie so böse, teilweise mit ihm, weil die Medikamenteneinstellung bei solch Psychopharmaka dauert ja. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Und die haben da ein bisschen für gebraucht, dass sie gut eingestellt ist, aber das eskalierte teilweise so. Und da haben die gesagt, wir tun ihn eine Etage höher. Er war zwischenzeitlich auch nochmal in der Psychiatrie. Mhm. Also versucht haben, ihn auch noch einzustellen. Aber wir haben dann, als er aus der Psychiatrie kam, gab es kein Halten mehr. Und dann ist er am Juni gestorben. An was ist er dann gestorben? Ich hoffe nicht an Ersticken. Sondern? Ja. Also man stirbt nicht an Alzheimer. Aber deswegen frage ich. Ja, er hat fürchterlich gekrampft, fürchterliche Angstzustände gehabt. Ich denke, dass es Herzversagen war. Mhm. Also in der in diesem Totenschein steht auch Herzversagen. Du warst nicht dabei. Ich war zwei Tage vorher da. Ich habe mich, als Familie haben wir gesagt, schaffen wir das dieses Jahr überhaupt noch in Urlaub zu kommen. Mhm. Weil ich mir auch diese Verpflichtung gegeben habe, das ist von mir 50 Kilometer entfernt. Ich war zweimal die Woche hin, das habe ich versprochen, das halte ich auch. Ach so, das Heim ist 50 Kilometer entfernt? Ja. Ach so, ja. Okay, das ist natürlich eine Entfernung, wo man nicht jeden Tag dann hinfahren kann. Ja. Dein Rat an potenziell betroffene Menschen? Es geht aufwärts. Ich sehe jetzt an meiner Mama, wenn dieser Punkt überschritten ist, wo die selber nicht mehr merken, dass sie ihren Verstand verlieren oder ihr Denken verlieren, dann geht es ihnen besser. Das heißt, dein Rat an potenziell Betroffene ist, früher den Schritt in ein Heim zu gehen. Wenn man sowieso mit den Gedanken spielt. Nicht immer noch sagen, ich schaff das noch. Wobei du hast schon sehr richtig vorhin gesagt, das ist natürlich sehr individuell unterschiedlich. Natürlich. Ganz natürlich. Ist auch ein Unterschied, ob ich einen habe oder ob ich zwei habe. Ja, absolut. Aber ich habe jetzt, meine Mama war hinterher so bösartig zu meinem Papa und zu uns und sie hat mir eine gescheuert und meiner Tochter eine gescheuert und so weiter. Aber hätte ich jetzt diese Zeit nicht, hätte ich mit meiner Mama keinen Frieden mehr schließen können. Ich verstehe. Und das Liebe ist Kerstin, so toll. Ich danke dir, dass du uns das erzählt hast und deine Erfahrung weitergegeben hast. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du noch friedliche und gute Stunden mit deiner Mutter verleben kannst. Ich denke doch. Ja. Also ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn ich hinfahre. Ja. Das habe ich sonst nicht. Das ist sehr schön. Für alle, die solche Menschen zu Hause haben, zu Hause oder auch im Heim, in dem Moment, wo dieser Punkt überschritten ist, dass die selber nicht mehr geschnackelt kriegen, dass sie vergesslich werden, wird es einfacher. Das kann vielleicht so dem einen oder anderen auch ein bisschen Mut machen. Ich danke dir für deinen Anruf, Kerstin. Alles Gute von Herzen. Danke, ist eine gute Sendung. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Und hier ist der Ralf. Der Ralf ist 75. Guten Morgen, Ralf. Moin, Domian. Moin, Ralf. Erstmal vor der Frau, die gerade gesprochen hat, zieh einen Hut vor. Ja, das ist schon toll, dass sie sich so um ihre Eltern gekümmert hat. Richtig. Und die anderen, die vorgesprochen haben, dagegenüber bin ich ein alter Sack. Sozusagen. Weswegen hast du dich denn gemeldet, Ralf? Bitte? Weswegen hast du angerufen? Ich habe, ich weiß nicht, eine Bekannte, wir haben uns vor ca. 25 Jahren, so lange kennen wir uns schon. Du hast eine Bekannte seit 25 Jahren? Ja, nicht direkt so. Wir waren immer so befreundet und so weiter. Und ich weiß dann mit der nicht, wo ich dran bin. Wie alt ist denn die Bekannte? 62. Die wird jetzt 62. 62. Wie, was ist denn das für eine Beziehung? Seit 25 Jahren. Kennen wir uns. Sind wir so befreundet. Wir telefonieren auch oft zusammen. Wir treffen uns auch so. Aber nicht nur Freunde, sondern auch ein bisschen Sex? Ja, ein bisschen Techtelmechtel. Techtelmechtel. Bist du denn seit 25 Jahren solo? Nein. Nein? Das war ja damals zur Zeit, wir sind uns jetzt richtig näher. Meine Frau ist vor circa 5 Jahren gestorben. Und dann haben wir da ein bisschen weiter aufgefrischt. Ist sie denn solo gewesen in den letzten Jahren? Ja. So viel wie ich weiß, ja. Wo hast du sie kennengelernt? In einem Nachtclub. Ist sie eine Prostituierte? Nein, die arbeitet hinter der Theke. Wie, und dann habt ihr so lange eine irgendwie so eine Techtelmechtel-Beziehung gehabt und du hast deine Frau auch betrogen in der Zeit? Nein. Das stimmt. Wir waren so befreundet. Wir haben uns mal so getroffen. Ich habe sie schon mal abgeholt. Wenn sie nach der Arbeit musste, sonst weiter lief nichts. Das kam jetzt die letzten 5 Jahre jetzt. Ach so. Wusste denn deine Frau von dieser Freundschaft? Ja. Was hat die dazu gesagt? Ich habe eine liebe, nette Frau gehabt. Mhm. Sie ist elendig gestorben. Mhm. Hat sie nicht verdient gehabt. Mhm. Ich habe ihr das auch mal gesagt. Ne? Aber sie hat das nicht so, wie soll ich sagen, so richtig dargestellt. Mhm. Na okay. So, wie oft siehst du denn diese Freundin? Auch 2-mal in der Woche. Und wo siehst du sie? Wo trefft ihr euch? Wir treffen uns dann am Bahnhof. Am Bahnhof? Ja, weil sie geht ja immer noch in dem Nachtclub arbeiten. Ja. Und ich bin auch schon mal alleine da gewesen, wo sie nicht da war, das wusste ich nicht. Hab mit einer anderen habe ich einen getrunken, das hat sie spitz gekriegt. Und dann fing sie an, noch ein bisschen rumzumosern. Ja, geh doch nicht da hin und so weiter. Ich will mit nichts mehr zu tun haben. Das ist für mich ein Zeichen, dass sie eifersüchtig ist. Warum trefft ihr euch denn nicht bei dir oder bei ihr zu Hause? Ich weiß zwar, in was für einer Stadt sie wohnt, aber sie sagt mir nicht ihre Adresse. Das gibt's doch nicht. Ihr kennt euch 25 Jahre und die sagt dir nicht die Adresse. Warum nicht? Warum? Weiß ich nicht. Und bei mir ist das so, ich wohne auch alleine. Mhm. Ne? Und sie hat gesagt, jetzt lang wie sie da noch am Arbeiten ist, da geht ja auch wegen Gästen, die da oben hochkommen. Ne? Da hat sie Angst, wenn da mal einer was sieht, der da rumgesprochen wird, dass da keine Leute mehr kommen. Kann ich auch verstehen. Nee, habe ich nie verstanden. Wie? Wenn sich rumspricht, dass sie zu dir in die Wohnung kommt, dann kommen keine Leute mehr in die Bar? Ja, unter Umständen. Verstehe ich nicht. Ist doch Quatsch. Ja, ich sehe das genauso. Ich habe es auch schon ein paar Mal eingeladen. Ich habe mit ihr diesmal meinen 75. Geburtstag gefeiert. Ja. Der war hervorragend. Was habt ihr gemacht denn im 75. Geburtstag? Wir sind schön essen gewesen und haben auch noch schön einen getrunken, haben uns unterhalten, alles. Und wie gesagt, das habe ich dem, der mich angerufen hatte, auch schon gesagt. Sie ist aus der ehemaligen DDR, auch ein Deutscher. Ja. Genau wie ich. Und ich bin aus dem Rheinland. Ich höre es, ja. Wir haben einen ganz anderen Humor als viele andere. Okay. Nee, und dann scheppert das manchmal. Denn ich bin auch wirklich so ein Typ, ich kann auch provozierend werden. Ich habe aber irgendwie so einen Eindruck, dass die vielleicht ein bisschen Spielchen mit dir spielt und dass sie kein offener Mensch ist. Richtig, die Vermutung habe ich auch. Ja, ihr könntet doch ganz offen miteinander umgehen, euch gegenseitig besuchen und euch nicht nur immer am Bahnhof treffen, das ist doch albern. Ja, ich finde das auch, aber das habe ich ihr auch gesagt, hat nur gesagt, solange wie sie da noch am Arbeiten ist, möchte sie das nicht. Wer weiß, vielleicht ist sie verheiratet und... Nein, sie ist geschieden. Ah ja. Nee, Mensch, Ralf, und du möchtest gerne wissen, woran du jetzt bist mit der Frau. Ja, das was ich machen soll. Ja, das wüsste ich, wenn ich du wäre, hätte ich auch das Bedürfnis, das wissen zu wollen. Ich finde, nach 25 Jahren und sogenannter Freundschaft muss drin sein, dass sie dir erklärt, warum erstmal, wo sie wohnt. Und sie soll dir schlüssig erklären, warum ihr euch nicht privat zu Hause besucht. Das ist das Mindeste, finde ich. Ja, sie hat zu mir gesagt, wir zu Hause besuchen, wenn sie dann nicht mehr am Arbeiten ist. Und warum? Dann ja. Ja, aber... Dann habe ich aber die Vermutung, wenn sie nicht mehr da am Arbeiten ist, ne? Kommt sie gar nicht mehr zu dir? Ja, dann sagt man ja so aus den Augen, aus dem Sinn. So, Ralf, die Sorge habe ich auch. Du musst ein bisschen härter mit der Frau umgehen. Die Sendung ist um. Ich muss Schluss machen. Wir rufen dich aber nochmal an. Abgemacht? Ja, alles klar. Okay, tschö. In der Technik, Andreas Fulford. Morgen heißt unser Thema Fremde Mächte. Ein bisschen später, 19:15 erst im Fernsehen. Bis dahin, ciao.